Abschnitt 1 von Dr. Johannes Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dr. Johannes Faust. Ein Puppenspiel von Karl Simrock. Abschnitt 1. Vorrede. Nächst Goethes Faust hat ohne Zweifel das alte Puppenspiel von Faust unter allen Gedichten, wozu die Faustsage Veranlassung gegeben hat, das größte poetische Verdienst. Es stellt die Faustsage anziehender dar als das Volksbuch und reiner als Goethe, der sich nach dem Grundgedanken seines Gedichts von der Sage, der Fausts Höllenfahrt wesentlich ist, entfernen musste. Von dem Werk des großen Meisters wird es nicht in Schatten gestellt. Es ist in seiner volksmäßigen Art ebenso kühn und geistreich erfunden und durchgeführt, als Bühnenspiel runder und von stärkerer, wenn auch nicht so tiefgreifender Wirkung. Außerdem hat es als die nächste Quelle Goethes sowie Lessings und Maler Müllers eine große Bedeutung. Es ist daher zu verwundern, dass man es nicht früher herzustellen versucht hat. Von der Schütz- und Dreherschen Gesellschaft, die noch in den 20er Jahren mit ihrem Kasperletheater mehrmals nach Berlin kam, sie war in Oberdeutschland zu Hause und zuletzt in Potsdam angesiedelt, hatte ich dies Puppenspiel wiederholt aufführen sehen. Sehr zustatten kam mir außerdem bei der nachstehenden Aufzeichnung Franz Horns bekannter Bericht, die beiden Mitteilungen von der Hagens und Emil Sommers Skizze einer noch 1844 in Berlin gesehenen Aufführung. Keine dieser Meldungen stimmt in allen Stücken mit der anderen. Als Sommer seine Skizze niederschrieb, war der alte Schütz, der jener Gesellschaft zuletzt allein vorstand, schon tot. Franz Horn scheint aber Schütz zu folgen, und von der Hagens erster Probe steht dies fest. Am abweichendsten ist dessen zweite Probe, die sich auf ein Manuskript des Puppenspielers Geißelbrecht gründet, welches 1832 durch den Herrn Obersten von Below in 24 buchstäblichen, nur zu Geschenken bestimmten Abdrücken vervielfältigt worden ist. Es führte den Titel »Dr. Faust oder der große Nekromantist – Schauspiel mit Gesang in 5 Aufzügen. Berlin, ganz neu gedruckt. 24 Blätter ohne Seitenzahl.« Merkwürdigerweise hatte Geißelbrecht am Schlusse seines Manuskripts beigeschrieben, »Alles, was unterstrichen ist, beweget mich, dass ich Fausten nie wieder aufführen werde.« Herr von der Hagen bemerkt hierüber, »Diese Stellen, im Drucke gesperrt, sind teils Beschwörungen und Missbrauch heiliger Namen, teils Kaspers Schilderung seiner lästerlichen und verbrecherischen Sippschaft, als Wagner ihn in Dienst nimmt. Keiner dieser abweichenden Meldungen konnte ich allein folgen. Keine ist unbenutzt geblieben. Die besten Züge musste ich aus ihnen allen zusammenlesen. Einzelnes verdanke ich meiner eigenen Erinnerung. Wesentliches habe ich nicht hinzugetan. Dass der Dialog, die Ausführung überhaupt, größtenteils mir gehört und alle Verse auf meine Rechnung kommen, brauche ich nicht erst zu sagen. Wer genauere Auskunft begehrt, mag die Quellen vergleichen, aus welchen ich geschöpft habe. Bekanntlich lehnte Schütz alle Anfragen über das Manuskript seines Puppenspiels mit der Versicherung ab, dass es nur im Gedächtnis aufbewahrt würde. Sollte gleichwohl einmal eine schriftliche Aufzeichnung zutage kommen, so wird sie von der meinigen schwerlich in Hauptzügen abweichen. Ich kann diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne den Wunsch auszusprechen, dass man den Puppentheatern, die vormals einen Schatz guter alter Stücke besaßen, doch mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Das meiste wird freilich jetzt schon untergegangen und durch moderne Opern und gehaltlose Possen verdrängt sein. Aber das wenige, was ich hier und da noch erhalten haben mag, verdient umso mehr, aufgezeichnet und veröffentlicht zu werden. Schon bloße Berichte über Inhalt und Verlauf der Stücke würden unseren Dank verdienen. Lebte ich selbst an einem Orte, wo ein Kasperletheater oder ein sogenanntes Hennesschen, wie sie am Niederrhein heißen, noch alt überlieferte Stücke gäbe, so würde ich mir dies Verdienst nicht entgehen lassen. Volkslieder, Volksmärchen und Volkssagen fängt man endlich an, eifrig zu sammeln. Der deutschen Volksbühne hat man bisher noch fast gar nicht gedacht. Bonn im Januar 1846. Karl Simrock. Personen: Dr. Johannes Faust. Christoph Wagner, sein Famulus. Herzog von Parma. Die Herzogin, seine Gemahlin. Don Carlos, Seneschall am Hofe zu Parma. Kasperle, Fausts Diener, dann Nachtwächter. Gretel, seine Frau. Mephistopheles, Auerhahn, Astaroth, Megära, Haribax, Polymor, Asmodeus, Fitzliputzli, Xerxes, höllische Geister. Fausts Schutzgeist. Zwei Frauenzimmer, ein junges und ein altes. Erscheinungen: König Salomon, Samson und Delila, Judith und Holofernes, Goliath und David, Helena die Trojanerin. Der Schauplatz ist abwechselnd in Mainz und in Parma. Ende von Abschnitt 1.